Top 5. Wenig begeistert war das russische Kultusministerium von The Death of Stalin und erteilte Armando Iannuccis britisch-französischem Film keine Aufführungslizenz. In dieser Satire, so wie es sich für eine Satire gehört, geht es um die Dekonstruktion eines Diktators und seiner Nachfolger. Bei uns läuft The Death of Stalin nun am Donnerstag an. Und Hartwig Tegler hat sich für uns in der Filmgeschichte umgesehen und das hier ist seine Top 5 der Diktatoren im Film. Würden Sie jetzt den Film starten? Straf mit seinen Mütten, sagt der Flair. Der Flair mit der Mütten, sagt der Flair. Hand in Hand, als ein Volk. Und Strick mit seiner Trotz. Eine Blüten, der Heldtrutz. Wir haben ein ideales System. Lust auf den Film? Platz 5. Welcome to Khorasan von Ben Hopkins, 2014. Eine Schlange. Charmant und bösartig ist dieser Diktator mit Fellmütze aus dem fiktiven Kaukasusstaat. Wie darf ich Sie nennen? Einfach Ihre Exzellenz. Charmant, wie gesagt, bei Bedarf, wenn er wie in diesem Fall vom britischen Regisseur das karastanische Volksepos gedreht haben will. Sie sind ein Genie. Nein. Widersprechen Sie mir nicht. Menschen, die mir widersprechen, werden erschossen. Den Schein als Realität erscheinen zu lassen, das ist Diktatorenkunst. Dem Land eine verlogene Hülle von Glanz und Gloria zu überziehen, auf die dieser Filmregisseur aus dem fremden Land nun im Dienste des Staates gerne hereinfällt. Endlich nach Jahren darf er mal wieder einen Film drehen. Am Ende tobt ein Militäraufstand. Der nächste Diktator steht in den Startlöchern. Der alte ist im Exil in London, wo er einst seine Ausbildung zum Marketing-Experten bekam. Zurück. Und? Und ich konnte noch etwas Geld auf die Seite schaffen, auf die Isle of Man. Soweit zum glücklichen Rentenerleben eines Diktators, wenn ihn nicht vorher die Rache des Volkes oder die des Nachfolgers ereilt hat. Die Gewinner der 74. Hungerspiele. Platz 4. Die Tribute von Panem. Von Gary Ross und Francis Lawrence, 2012 bis 2015. Eure harte Arbeit ernährt uns. Ein großer Kommunikator verkündet. Im Gegenzug werdet ihr von uns umsorgt und geschützt. Präsident, besser Diktator Snow alias Donald Sutherland, sendet aus dem Regierungssitz Telebotschaften ans Volk. Aber wenn ihr euch dem System widersetzt, schadet ihr euch selbst. Interessant, wie es bei dem Kampf zwischen dem diktatorischen System und den Widerständlern, angeführt von Katniss Everdeen alias Jennifer Lawrence, im letzten Teil der Sage nicht nur um gewonnene Schlachten, sondern auch darum geht, wer dem Volk die besseren Symbole unterjubelt. Schließlich hat der alte Diktator auch die Macht über die Bilder verloren. Schlecht für eine totalitäre Herrschaft. Dass die neue Diktatorin von Katniss mit einem Pfeilschuss erledigt wird, ist natürlich... Naja, lassen wir das. Platz 3. No. Von Pablo Larraín. 2012. Sollst du die No-Kampagne übernehmen? Ja. Ja. General Augusto Pinochets Herrschaft liegt in den letzten Zügen. Der chilenische Diktator muss seine Herrschaft gar vor dem Volk legitimieren. Aufgrund des internationalen Drucks muss Pinochet eine Gegenkampagne akzeptieren. Das ist die Gelegenheit für uns, die Diktatur zu stürzen. Erklärt der alte Widerständler dem Werbefachmann, gespielt von Gael García Bernal, der die Gegenkampagne mit TV-Spots zum Sieg führt. Das Verblüffende, aber auch Irritierende an Pablo Larraíns Geschichte, die historisch genau das Geschehen in Chile im Jahre 1988 rekonstruiert, die Pinochet-Gegner gewinnen mit einer Feel-Good-Kampagne. Ihr Sieg über die Diktatur ist einer mit Bildern, die die Gewalt der Diktatur gar nicht thematisieren. Platz 2. The Childhood of a Leader von Brady Corbett. 2015. Wenn Robert Pattinson am Ende als bejubelter Diktator eines fiktiven Landes aus dem Auto steigt, steht das für den Endpunkt einer grausamen Bildungsreise. Vorher seziert Filmemacher Brady Corbett ein starres Klima von Sadismus, Manipulation, Unehrlichkeit und emotionaler Kälte. So wächst der kleine Prescott in den 10er-Jahren des 20. Jahrhunderts auf und lernt schon früh die brutal gnadenlosen Regularien familiärer Machtkämpfe als Vorbereitung für die Karriere des späteren Diktators. Platz 1. Der große Diktator von Charlie Chaplin, 1940. Wenn Charlie Chaplin als Diktator Hinkel, eine Satire auf Hitler, nicht nur die Gebärden, sondern auch den Rhythmus der Sprache des Nazi-Führers parodiert, dann untergräbt er genial die Dynamik der faschistischen Sprache. Chaplin dreht die Worte, die ja Hitlers Reden ihre massenpsychologische Wirkung verliehen, ins Absurde, ja Surreale, löst sie damit auf. Unser Lachen wirkt wie eine Erlösung vor dem Entsetzen, dass Worte solch eine grässliche Kraft haben konnten, jenseits ihres Inhalts. Angesichts dessen wirkt auch der Appell des jüdischen Friseurs, Doppelgänger des Diktators, am Ende. Und das tut hier Not wie eine Erlösung. Ich möchte weder herrschen noch irgendwen erobern, sondern jedem Menschen helfen, wo immer ich kann. Den Juden, den Heiden, den Farbigen, den Weißen. Das war Hartwig Teglers Top 5 zu Diktatoren im Film. Sie finden die Liste der Filme und den Beitrag, natürlich auch die ganze Sendung, wie üblich auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de/vollbild oder auch auf unserer App DLF Audiothek.